Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Hey, wir sind jetzt zu zweit. Klasse. Jetzt habe ich verstanden, wie mit einer technischen Redundanz. Zuerst habe ich das überhaupt nicht kapiert, was es sollte. So, wir sind im Dicken Engel und wir haben den Sebastian Merz hier, Tirsalis, der uns was über Biopatente erzählen wird. Und alle können ihn fragen. Vermutlich bin ich wieder der Einzige, der fragt, weil ihr euch alle nicht vorbereitet habt oder euch das Thema egal ist. Ich möchte nochmal daran erinnern, auch für die Aufzeichnung, das ist eins der Kernthemen, Patente, und dazu gehören eben auch die Biopatente, eins der Kernthemen der Piraten. Und es wäre gar nicht schlecht, wenn sich da auch ein paar Leute drum kümmern würden. Es ist eigentlich ein sehr, sehr wichtiges Thema, soweit habe ich mich dazu belesen. Und ich weiß gar nicht, warum es als so unsexy empfunden wird, sich darum zu kümmern und dafür tausend andere Baustellen aufzumachen. Aber ich glaube, jetzt komme ich von Hölzchen auf Stöckchen und werde ganz ermahnend. Und übergebe jetzt erstmal Sebastian, bitte. Ja, danke. Ich glaube, ich kann schon sagen, warum Themen wie Biopatente oder Patente allgemein unsexy sind. Das ist eine unglaublich trockene Thematik, bei der es leider teilweise auch schwierig gemacht wird zu recherchieren. Aber bevor ich weiterrede, die Frage, bin ich gut zu verstehen? Ja, du bist gut zu verstehen. Wunderbar. Ich würde jetzt einfach mal über Biopatente spezifisch reden. Ich möchte mich da vor allem auf den Bereich Pflanzen und Tiere konzentrieren, wobei Biopatente eigentlich sehr viel weitergehende Thematik sind. Würde zuerst mal ein paar Grundsätze zur Geschichte der Biopatente beispielsweise, wie da der Stand ist, wie die Unterscheidung zum Sortenschutz ist, darstellen. Und wenn ihr tiefergehende Fragen habt oder wenn ich etwas wiederhole, was alle schon wissen, unterbrecht mich einfach, ja? Wir unterbrechen dich ganz sicher nicht, weil ich habe festgestellt, dass es gar nicht, wie du sagtest, so viele Sachen gibt zu Biopatenten. Es gibt zwar so ein paar Artikel und so, aber es gibt gar nicht so wahnsinnig viel. Und ich habe nichts gefunden, was pro Biopatente ist, weil ich habe es bei der Diskussion eigentlich immer ganz gerne, wenn ich auch mal irgendwie das von zwei Seiten beleuchtet sehe, aber dazu habe ich überhaupt nichts gefunden. Ich kann ja mal versuchen, da auch ein paar Pro-Argumente zu liefern. Ganz allgemein ist es so, dass die Debatte um Biopatente sehr emotional geführt wird. Es ist leider auch so, dass ein relativ großer Teil der Argumentationen, die man dazu liest, sehr unsachlich sind. Auf der Gegnerseite wird beispielsweise sehr häufig mit der Anzahl der Patentanträge argumentiert, die aber wenig damit zu tun hat, wie viele Patente tatsächlich erteilt werden. Oder es wird mit Patenten argumentiert, die mittlerweile wieder zurückgenommen wurden. Da gab es zum Beispiel ein bekanntes Beispiel einer Weizensorte aus Indien, die aus der traditionellen Zucht entstanden ist, die dann von Monsanto geschützt wurde, patentiert wurde. Was tatsächlich problematisch war, weil damit theoretisch ein natürlich vorkommender Weizen, der in Indien relativ häufig verwendet wird, patentiert worden wäre. Mittlerweile ist es allerdings so, dass dieses Patent zurückgezogen wurde, weil erkennbar war, dass es im Revisionsverfahren, im Widerspruchsverfahren abgelehnt worden wäre. Ich finde es dann ein bisschen unsachlich, dann mit solchen historischen Beispielen zu argumentieren. Auch liest man häufig als Einwand gegen Biopatente oder gegen gentechnisch veränderte Organismen allgemein, dass eine sogenannte Terminator-Technik verwendet würde, dass Terminator-Gene verwendet würden. Das ist allerdings in Europa nicht zulässig, darf nicht patentiert werden, ist auch nicht sortenschutzfähig, lässt sich also gar nicht schützen und wird derzeit tatsächlich nicht angewendet. Wurde eine Zeit lang, gibt auch ein Patent auf, oder es gab ein Patent in den USA auf Terminator-Technik. Also Terminator-Technik bedeutet, dass man ein Gen einbaut, mit dem sich eine Pflanze dann nicht mehr vermehren ließe, dass sie nach der ersten Folgegeneration beispielsweise abstirbt oder nach einer bestimmten Zeit abstirbt. Ist es bei Hühnern nicht sowieso so, die aus normalen Züchtungen kommen? Das ist recht häufig, dass die Frucht an sich dann zeugungsunfähig ist, hat man ja auch bei Tieren, Maulesel, Maultier. ist aber etwas anderes, wie wenn ich spezifisch und absichtlich ein Gen einbaue, mit dem beispielsweise die zweite Folgegeneration nicht mehr lebensfähig wäre oder mit dem die Pflanze nach einer bestimmten Anzahl an Jahren sterben würde. Also das eine Mal ist es eine notwendige Folge der Hybridzucht, die in den seltensten Fällen tatsächlich zeugungsfähige Pflanzen oder Tiere hervorbringt. Das andere Mal ist es ein explizit eingebautes, gewünschtes Feature, wenn man so möchte. Ganz allgemein muss man bei Biopatenten unterscheiden zwischen Patenten auf biologisches Material, Patenten auf biotechnologische Verfahren und Patenten auf Pflanzen und Tiere. Wobei da üblicherweise noch unterschieden wird zwischen gentechnisch veränderten Pflanzen und Tieren und nicht veränderten Pflanzen und Tieren. Ist tatsächlich auch eine rechtliche Unterscheidung. Ein Patent auf biologisches Material wäre zum Beispiel, dass man ein Verfahren entwickelt, mit dem ein Eiweiß, ein Protein, sich aus einem Körper reinigen lässt. Man dann das aufgereinigte Protein in seiner Sequenz oder mit dem Herstellungsverfahren zusammen schützt. Ein Beispiel dafür wäre Relaxin. Relaxin wurde in den 90er Jahren patentiert. Das ist ein Protein, das natürlich produziert wird von Frauen, wenn sie schwanger sind. Das führt zu einer Entspannung des Unterleibs. So kann Wehen verzögernd wirken. Und Relaxin ist tatsächlich patentiert, obwohl es ein Eiweiß ist, das ganz natürlich vorkommt. Ich war gerade abgelenkt wegen der Debatte links. Ja, das hat damals die Debatte darum angefangen, ob es moralisch, bioethisch sinnvoll ist, ein natürlich vorkommendes Hormon schützen zu lassen. Aber tatsächlich ist dieses Patent bis heute noch gültig. Die Begründung dahinter war, dass das deshalb patentierbar ist, da die Entdeckung und die Reinigung, das Herstellungsverfahren, wie auch immer man das dann begründen möchte, erst eine Nutzbarmachung ermöglicht. Und dass die Anwendung, die Produktion nicht so stattfinden würde, wenn es nicht patentiert wäre und damit der Nutzen für die Gesellschaft entsprechend hoch wäre, wenn es patentierbar ist. Das zweite waren biotechnologische Verfahren. Das sind die häufigsten oder die am häufigsten umstrittenen aktuell, beispielsweise Verfahren, um eine Selektion auszuführen. Also dass man ein Verfahren entwickelt, patentieren lässt, mit dem beispielsweise Pflanzen auf bestimmte Eigenschaften, gewünschte Eigenschaften, durchsucht werden können, gescreent werden können. Damit man dann mit diesen Pflanzen wiederum zum Beispiel eine Zucht weiterführen kann. Da gab es eine ganze Reihe von Patenten zu diesem Thema. Auch das vielleicht bekannt gewordene Brokkoli-Urteil bezieht sich schlussendlich auf ein Verfahren, man hat Brokkolipflanzen, man hat ein Markerverfahren, mit dem werden bestimmte Brokkolipflanzen ausgewählt und die werden dann zur Zucht weitergenutzt und so entsteht eine neue Art. Das dritte, wie gesagt, ist der Schutz von Pflanzen und Tieren allgemein. Dabei ist es so, dass in Europa und in Deutschland es eigentlich keine Patente auf Sorten und Arten gibt. Was es allerdings gibt, sind Patente, bei denen, und ich zitiere, die Ausführung der Erfindung technisch nicht auf eine bestimmte Pflanzensorte oder Tierrasse beschränkt ist und es kein rein biologisches Verfahren war. Das heißt, man kann ein Patent nicht auf eine bestimmte Getreideart, Getreidesorte festlegen, aber man könnte theoretisch Getreide patentieren lassen, das bestimmte Eigenschaften hat, vorausgesetzt, dass das Einbringen dieser Eigenschaften in den Getreide nicht nur eine rein konventionelle Züchtung war. Das heißt beispielsweise, wenn man durch gentechnische Methoden gewünschte Eigenschaften in Pflanzen bringt, dann lassen sich die entstehenden Pflanzen im Endeffekt tatsächlich patentieren, auch wenn die Pflanzensorte direkt nicht schützbar ist. Unterscheiden muss man davon den Sortenschutz. Den gibt es in Deutschland, wenn ich richtig weiß, seit den 50er Jahren. International gab es, glaube ich, die ersten Sortenschutzverfahren 1830 oder 33 oder so. Der Sortenschutz ist vergleichbar dem, ja, dem Markenschutz. Ist quasi ein Urheberrecht auf Pflanzensorten, kein Patent, bei dem eine neue Sorte dann schützbar ist, wenn sie unterscheidbar ist bezüglich bestimmter wichtiger Eigenschaften von anderen Pflanzen. Also ich kann eine Pflanze nicht nur deshalb schützen, weil das Getreide jetzt einen halben Millimeter länger wächst, sondern es muss tatsächlich ein signifikanter Unterschied sein. Wenn die Sorte homogen ist, ich kann also nicht, wenn ich die Sorte ausstreue, dann 50 unterschiedliche Pflanzen haben, sondern sie müssen tatsächlich erkennbar zur gleichen Sorte gehören. Und wenn sie beständig ist, das heißt, ich muss theoretisch diese Sorte benutzen können, züchten können, weiterverfahren können. Das ist ein bisschen schwierig bei Hybridsorten, die auch schützbar sind. Da muss ich allerdings durch das Verfahren immer wieder das gleiche Produkt kriegen. Im Endeffekt, wenn ich die Ursprungspflanzen kombiniere, muss ich immer wieder den gleichen Hybriden kriegen im Endeffekt. Ich hätte jetzt noch gerne von dir etwas genauer gewusst, was jetzt der Unterschied, ich konnte ja auch züchten, da kam Golden Delicious raus und da konnte ich, glaube ich, auch einen Sortenschutz anmelden. Und wo geht das in Patente? Also das habe ich auch beim allen Lesen nicht genau verstanden. Wo ist genau der Unterschied zwischen einer Sorte und dem Sortenschutz und wann kann ich da ein Patent anmelden? Dazu wollte ich gerade kommen, von daher passt das. Tatsächlich ist einer der wesentlichen Unterschiede, wie weitgehend meine Schutzrechte sind. Wenn ich einen Sortenschutz auf eine Sorte habe, dann habe ich ein ausschließliches Vermehrungsrecht. Das heißt, der Inhaber eines Sortenschutzes ist der Einzige, der diese Sorte züchten darf. Was ich aber nicht habe, ist, ich habe keine Kontrolle damit, was mit dem Produkt geschieht. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine bestimmte Apfelsorte geschützt habe, dann bin ich der Einzige, der diesen Apfel produzieren darf, aber ob damit dann später Apfelsaft gemacht wird und was mit dem Apfelsaft gemacht wird, darauf habe ich keinen Einfluss. Das ist ein bisschen anders, wenn es sich um eine Produktion im Ausland bezieht. Wenn ich keine Möglichkeit habe, meinen Sortenschutz bei der Produktion anzuwenden, dann habe ich unter Umständen auch einen Schutz für die Verwertung, aber das sei zur Vereinfachung mal ignoriert. Bei einem Patent kann das sehr viel weitergehen. Da habe ich dann unter Umständen auch ein Recht, das Produkt geschützt zu haben. Das heißt, ich habe nicht nur die Züchtung des Apfels geschützt, sondern ich kann auch bestimmen, was mit dem Apfel gemacht werden darf. Ich kann bestimmen, was mit dem daraus erzeugten Apfelsaft, Apfelmost und so weiter gemacht werden darf. Das geht so weit, dass es ein Patent gibt auf eine bestimmte Sojasorte und eine dazugehörige Fütterungsmethode, mit der dann theoretisch die damit gefütterten Schweine und daraus sind die aus den Schweinen hergestellten Produkte, also beispielsweise das Schweineschnitzel, patentiert ist. Und entsprechend zum Beispiel Lizenzgebühren fällig werden oder der Hersteller, der Patentinhaber kontrollieren kann, was ich machen darf und was ich nicht machen darf. Das heißt, ein Patent ist prinzipiell etwas sehr, sehr viel weitergehendes als eine Sorte. Dazu kommt noch, bei einer Sorte muss ich die weitere Nutzung zur Zucht ermöglichen. Das heißt, wenn ich einen Apfel gezüchtet habe, ich habe meine Golden Delicious Sorte, dann dürfen trotzdem andere diese Sorte benutzen, um daraus eine neue Sorte herzustellen. Ich kann die abgeleitete Zucht also nicht verbieten. Bei einem Patent kann ich das. Ich kann also sagen, okay, ich habe ein Patent auf diesen Apfel und selbst wenn ihr neue Sorten herstellt, ausgehend von dieser Apfelsorte, die mit meiner ursprünglich nichts mehr zu tun haben, dann dürft ihr die trotzdem nicht vertreiben. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Unterschied, in dem, ja, was ich kontrollieren kann. Ganz kleiner Moment, ist jemand an der Tür? Warum bellt der Hund nicht? Das ist ein Schoßhund. Nein, das ist so ein Australian Shepherd oder sowas ähnliches. Also eigentlich sind die sehr bellfreudig. Wenn er jetzt nicht wiederkommt, dann haben wir einen Krimi. Da müssen wir so. Doch, der kommt wieder. Wo ist der Hund? Warum hat er nicht gebellt? Elsa. Weil meine Frau gerade mit Hund zurückgekommen ist. Okay. Also den Sortenschutz gibt es in Deutschland, gibt es in Europa durchaus. Es gibt formell aber nicht den Schutz auf einzelne Sorten durch Patente. Das europäische Patentabkommen regelt, dass nach der Richtlinie ist es verboten, rein biologische Verfahren zu schützen, beziehungsweise eigentlich auch das Produkt daraus. Das heißt, eigentlich auch Sorten, die durch rein biologische Verfahren erzeugt wurden, sind nicht schützbar. Es gab da ein Urteil 2010 durch die große Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts, das sogenannte Broccoli-Urteil. Tatsächlich ging es dabei nicht nur um Brokkoli, sondern auch um eine Tomatensorte. Und da wurde tatsächlich entschieden, dass das Verfahren, in diesem Fall war es, wie eingangs gesagt, die Selektion von Pflanzen aufgrund bestimmter Marker, dass also solche Verfahren alleine nicht zulässig sind. Leider ist es aber so, dass die Sorte an sich weiterhin patentiert ist. Das heißt, ja, das verstehe ich eben nicht, weil das habe ich nämlich auch gelesen mit diesem Brokkoli. Den hat ja auch, wie heißt diese Riesenfirma, Monsanto. Monsanto, ja. Die haben das von einem Züchter gekauft, wenn ich das richtig sehe. Also irgendjemand hat diesen Brokkoli erstmal ganz normal gezüchtet und danach haben andere Leute, die wohl auch daran gezüchtet haben, wollten das einklagen, dass sie weiterhin diesen Brokkoli anbauen dürfen und das durften sie nicht. Genau. Es ist so, dass das Europäische Patentamt sagt, das Verfahren an sich ist nicht patentierbar. Das heißt, andere dürfen neue Sorten mit dem gleichen Verfahren herstellen. Aber das Produkt, was ich damit erreiche, das heißt, die erzielten Sorten durch dieses Verfahren, die sind patentierbar. Weil das Europäische Patentamt sagt, das ist keine rein biologische Vorgehensweise, das ist ein technischer Prozess und damit ist das wieder schützbar. Es gibt eine Entscheidung des Europäischen Parlaments und des Bundestages, die diese Interpretation ablehnen. Die Entscheidung des Europäischen Parlaments war jetzt erst dieses Jahr. Aber ja, wie gesagt, dem EPA war das bislang egal. Es patentiert fleißig weiter. Das Broccoli-Urteil, also das Verbot der Patentierung eines reinen Verfahrens, war 2010. 2011 wurden dann etwa 140 bis 200 Pflanzenpatente, je nachdem, was man alles dazu zählt, angenommen vom EPA. Das heißt, etwa 140 bis 200 neue Pflanzensorten patentiert. Davon sind etwa ein Dutzend tatsächlich das Produkt konventioneller Züchtungen. Tatsächlich ist es also so, dass unter bestimmten Umständen Pflanzensorten in Europa patentierbar sind. Ein Beispiel sind indische Melonen, die einen bestimmten Geschmack haben beispielsweise, oder die Resistenzen gegen bestimmte Pflanzenviren aufweisen. Da war es so, dass das konventionell gezüchtete Melonen aus Indien zum Beispiel eine Resistenz gegen Pflanzenviren hatten, das Parlament 1962578. Und durch Hybridzüchtungsmethoden wurden diese Resistenzen auf andere Melonensorten überführt. Das wurde dann als technischer Schritt interpretiert, sodass diese neuen Melonensorten dann wiederum geschützt sind, patentiert sind. Also nicht nur das Verfahren, sondern gleich die Sorte mit. Das Verfahren an sich, es kann nicht geschützt werden, nur die Sorte, die daraus entsteht. Das ist das etwas Perverse im europäischen Patentrecht. Jetzt ist es so, dass geschützt ist die Eigenschaft. Das heißt, theoretisch sind alle Melonen, die diese Resistenz gegen einen bestimmten Pflanzenvirus aufweisen, geschützt sind. Auch wenn ich sie natürlich bekommen habe, weil das ist immer das, was dann vorgeworfen wird. Ich habe es quasi zufällig gezüchtet und dann hat es diese Gene in sich und wenn die Firma, die das patentiert hat, mir auf die Schliche kommt, dann macht sie mich pleite, was auch, glaube ich, teilweise passiert. Das ist auch korrekt. Es ist völlig egal, wie diese Eigenschaft in die Melone kommt. Sobald sie diese Eigenschaft hat, fällt sie unter dieses Patent. Das ist das Perverse an einem Biopatent im Vergleich zu dann zum Beispiel einem Sortenschutz. Es gibt da auch andere Beispiele. Es gibt zum Beispiel eine Sonnenblume, die geschützt wurde. Ich weiß nicht mehr auswendig, was die für besondere Eigenschaften hatte, tut mir leid. Dieses Patent 1181-5161 hat dann auch zu einer Grundsatzentscheidung geführt, bei denen eben wieder bestätigt wurde, dass das Verfahren, das zu dieser Sorte geführt hat, nicht patentierbar ist. Die Sorte, die Eigenschaft dann aber durchaus. 2011 gab es übrigens auch etwa 65 Patente auf Tiere, wobei etwa 50 Patente auf Labortiere waren mit bestimmten Eigenschaften. Bekannt geworden ist, wenn auch etwas älter, eine Krebsmaus und etwa ein Dutzend landwirtschaftliche Nutztiere. Die Schweine, die berühmten Schweine. Zum Beispiel die Schweine, da gibt es aber auch Rinder oder Geflügel, das geschützt ist. Wie funktioniert es nun, dass ich ein Patent auf, im Endeffekt eine Sorte kriege, wenn das ja eigentlich explizit verboten ist? Es ist so, dass bestimmte Züchtungsmethoden vom Europäischen Patentamt als technische Schritte interpretiert werden. Das sind zum Beispiel Mutationszüchtungen. Also, wenn man, Züchtung funktioniert ja ganz allgemein so, dass ich beim Generationenwechsel Mutationen habe. Damit kriege ich neue Eigenschaften, die manchmal toll sind, manchmal nicht so toll sind. Oder dass ich Kombinationen aus Eigenschaften erreiche. Jetzt kann man durch Bestrahlung, durch bestimmte chemische Substanzen erreichen, dass es eine erhöhte Anzahl der Mutationen gibt. Das wird in der Genetik sehr häufig gemacht, dass man beispielsweise Fruchtfliegen mit Mutagenen behandelt, sich anschaut, was für Eigenschaften haben die kleinen Tierchen später und sich anschaut, welche genetischen Veränderungen haben wir damit zum Originaltier, und daraus kann man dann schließen, was für Gene für welche Eigenschaften unter Umständen verantwortlich sind. So zumindest die Theorie, rein praktisch ist es ein bisschen komplizierter. Man kann auf die Art aber natürlich auch ganz viele unterschiedliche Arten von Pflanzen erzeugen. Also zum Beispiel eine Pflanze mutieren lassen, die Saat mutieren, wenn man so möchte. Aussehen, angucken, was für Eigenschaften haben die. Und wenn eine Pflanze dann zufälligerweise sinnvolle Eigenschaften aufweist, die weiterzüchten. Entsprechend gibt es auch Methoden zur Phänotypauswahl, dass man also Pflanzen aufgrund bestimmter Eigenschaften auswählt. Also nicht ganz so trivial, wie es sich anhört, da steht tatsächlich ein technischer Prozess im Hintergrund. Und dann nur die ausgewählten Pflanzen weiterzüchtet oder über Markerselektion geht. Also zum Beispiel Marker, mit denen ich Pflanzen auf bestimmte genetische Eigenschaften untersuche, auf Resistenzen gegenüber bestimmten Schadstoffen untersuche oder ähnliches, sind dann auch nur die zur weiteren Zucht verwende. Bis vor kurzem war es so, dass diese drei Methoden vom EPA als technischer Schritt interpretiert wurden und dann eben keine rein biologische Züchtung mehr stattgefunden hatte, auch wenn das alles drei Methoden sind, die in der konventionellen Züchtung verwendet werden. Ich sage bis vor kurzem, weil es im Mai ein Urteil des Europäischen Patentamtes gibt, dass ein Patent auf die Züchtung von Kühen, von Rindviechern mit bestimmten Eigenschaften durch die Selektion von Zuchttiersperma gekippt hat. Jetzt ist die Hoffnung vieler Umweltschutzorganisationen, dass damit endgültig die Markerselektion zumindest gekippt ist. Ich würde das allerdings noch nicht erwarten. Ich hätte mal eine Frage noch, weil das bezieht sich auf etwas, was du vorhin gesagt hast, dass wenn ich ein Patent habe, dann hätte ich dann Zugriff darauf, für was das verwendet wird. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Getreide herstelle, wo ich sage, oder ein Mais, der ist nur für die Viehzucht da, also nur für die Viehmast und nicht für den menschlichen Verkehr, dann, und das in die dritte Welt dann exportiere und die Menschen essen das da, weil ich das überhaupt nicht kontrollieren kann und sterben oder werden unfruchtbar oder sonst irgendwas, dann habe ich auch keine Schuld, weil ich habe gesagt, das ist nur für die Viehzucht. Ja, wobei ich mich fragen würde, ob ich diese Schuld nicht völlig unabhängig von einem Patent nicht abgeben könnte. Wenn ich sage, das ist nicht für den menschlichen Verzehr freigegeben, dann übernehme ich keine Haftung dafür. Da gab es, soweit ich weiß, durchaus schon Beispiele, auch in Europa. Ich habe jetzt noch einige Wortmeldungen, vielleicht können wir die zuerst machen, weil erfahrungsgemäß die Piraten haben ja diese Eichhörnchen-Konzentrationsspanne, kennst du ja auch. Also das nach 10 Minuten, halbe Stunde, also du bist jetzt eigentlich schon lange, lange drüber. Und ich lasse jetzt mal ein paar Fragen zu und dann kannst du wieder weiter erzählen, weil erfahrungsgemäß hört sonst einfach keiner mehr zu, weil er nicht dazu in der Lage ist. Gecko möchte was sagen oder fragen. Ja, danke. Und zwar folgendes, du bist zwar jetzt schon einigermaßen oder teilweise auf die Tiere eingegangen, mich würden die Patente von Tieren und die DNA-Zuchten von Tieren eben auch interessieren. Das ist das krasseste Beispiel und meine Frage, ob das auch dazugehört, ist folgendes, ob diese Ratten zum Beispiel auf denen menschliche Ohren gezüchtet werden, zum Beispiel auch darunter fallen. Also mich interessiert da hauptsächlich auch ein bisschen der Tierschutz, beziehungsweise, dass man das mit dem Tierschutz auch verbinden kann und auch für meine persönliche Verständlichkeit. Mit Pflanzen habe ich persönlich jetzt weniger zu tun. Das Beispiel mit Ratten, auf den Menschenohren geschützt, gezüchtet werden, ist mir nicht bekannt, tut mir leid. Es ist tatsächlich so, dass transgene Tiere unter bestimmten Umständen geschützt werden können. Es gibt zum Beispiel ein Patent auf transgene Seidenraupen, also auf Seidenraupen, in die man Gene aus anderen Tieren, aus Mikroorganismen oder aus Pflanzen eingebracht hat. Bei einem Patent muss allgemein eine gewerbliche Verwertbarkeit gegeben sein, ansonsten ist sie nicht patentierbar. Insofern wird mich ein Patent auf eine Ratte mit Menschenohren wundern. Aber wie gesagt, allgemein sind natürlich transgene Tiere durchaus schützbar. Krebsmaus, da gab es ein Urteil, glaube ich, dass da der Nutzen für den Menschen größer ist als der Tierschutzgedanke. Ja, genau, weil es könnten dann eben menschliche Organe oder menschliche Körperteile auf fremden Tieren nachgezüchtet werden, die irgendwo auf dem Rücken, am Bauch oder irgendwo anders dann wachsen. Daher meine Frage eben, wenn mal wieder ein Boxer jemand anders zur Arbeit ist zum Beispiel. Rein theoretisch wäre das möglich. Es würde mich allerdings wundern, weil das rein biologisch extrem schwierig wäre und ich da tatsächlich mehr Anwendungen aus dem Bereich der Stammzellenforschung oder ähnlichem sehe als das Nachzüchten von Ohren auf Tieren. Und selbst wenn, wäre das vermutlich eher eine Anwendung, dass man die klassischen, also die Ohren, die das Tier eh schon hat, versucht auszutauschen. Aber da wäre mir ganz ehrlich nichts derartiges bekannt. Was da gemacht wird tatsächlich, ist zum Beispiel, dass Tiere oder Mikroorganismen gezüchtet werden, die bestimmte Proteine produzieren. Also Humaninsulin beispielsweise wird mittlerweile häufig von Bakterien oder von Hefen produziert, die genetisch verändert wurden, um dieses spezifische Protein herzustellen, auszuscheiden. Und das ist natürlich patentierbar. Dieser unendlich lange Link geht zu dieser Maus mit dem Ohr. Ja, also wie, ja, dankeschön. Das gibt's ja wirklich. Also das möchte ich nochmal betonen, das gibt's wirklich schon. Deswegen kam auch meine Frage, weil das ging ja vor Jahren, ist schon ein bisschen länger her, ging das eben durch die Medien. Ja, deswegen hat mich das interessiert. Also wie gesagt, rein theoretisch ist sowas patentierbar, weil ist sowas patentierbar, wenn ich eine gewerbliche Anwendung davon habe. Ich kenne sowas allerdings nur aus aus Grundlagenforschung oder mir fällt da spontan kein Beispiel eines Patentes ein, aber ich habe jetzt auch nicht die Patentdatenbank im Kopf, tut mir leid. Ja, okay, danke. Dann möchte Pierplex noch was sagen oder hat eine Frage? Ich weiß jetzt nicht, ob das in meinem Aufmerksamkeitsdefizit untergegangen ist, aber bis jetzt ging es nur um Züchtung. Was ich fragen wollte, war, was du davon hältst, wie das denn mit den ganzen Pharma- oder Biotech-Unternehmen ist, die gerade absterbenden Ökosysteme wie den brasilianischen Regenwald oder auch irgendwelche Korallenriffe, von denen man absehen kann, dass es denen bald nicht mehr so gut geht, jetzt exzessiv durchmustern, um dann noch so viel nützliche Dinge rauszuziehen, solange das eben noch existiert. Ist das nicht der Gipfel der Verwerflichkeit? Schlechthin? Ob es der Gipfel der Verwerflichkeit ist, weiß ich nicht. Ich hab aus ethischer Sicht mehr Probleme mit bestimmten Patenten auf Lebensmittelproduktion. Es ist tatsächlich so, dass es üblich ist, dass Pflanzen zum Beispiel gescreamt werden auf für die Pharmaindustrie wertvolle Substanzen, Proteine oder dass nach Hormonen gesucht wird, die unter Umständen als Medikament funktionieren können. Da verspricht man sich derzeit vor allem in der Krebsforschung sehr viel, weil es einige Tiere gibt, die nicht immun gegen Krebs sind, aber extrem selten Krebs kriegen oder ganz andere Methoden haben, damit umzugehen als der Mensch. Man sich erhofft, da bessere Medikamente zu erhalten. Das ist tatsächlich derzeit patentierbar. Das ist sogar eines der Musterbeispiele für ein Biopatent, wobei man ein Verfahren braucht, um das Material anzureinigen, um es nutzbar zu machen, um es wie auch immer anzupassen, um es zu produzieren oder ähnliches, damit es patentierbar wird. Das führt aber teils zu abstrusen Situationen unter der indigenen Bevölkerung, die dies schon seit Jahrhunderten oder gar Jahrtausenden als Heilpflanze benutzt hat und das nun zumindest offiziell nicht mehr darf. Und je nachdem, in welchem Gebiet das so ist, wird das dann auch militant durchgesetzt. Das ist richtig. Ich halte persönlich auch nicht besonders viel davon, dass reine Funde patentiert werden. Wie geht das überhaupt? Also das ist irgendwas, was mir nicht begreiflich wurde, obwohl ich das heute und gestern mehrfach gelesen habe. Wie kann man eigentlich eine Entdeckung patentieren? Also da ist nichts manipuliert, nichts eingegriffen worden. Die entdecken nur schlicht was und patentieren das, weil sie die Ersten sind, die da irgendwie eine Genkette festlegen und sagen, das ist dann patentiert. Das ist mir ein absolutes Rätsel. Für ein klassisches Patent wäre ja die Erfordernis, dass es entweder eine Kreation ist, die es so vorher noch nicht gab, die es ohne den Patentanmelder auch nicht geben würde, oder dass es eine völlig überraschende Entwicklung gab. Es gab da ein Musterbeispiel aus den 70er Jahren, bei dem in einem Pilz direkt das Gegenmittel gegen diesen Pilz im Endeffekt gefunden wurde. Das ist leider bei Biopatenten anders. Da gilt alles als Entdeckung, was vorher unbekannt war. Ich persönlich glaube, dass es daran liegt, dass die Patentämter zu Zeiten, als Biotechnologie aufkam, ganz schlicht absolut keine Ahnung hatten, was sie da anstellen. Und deshalb jede Entdeckung irgendwie ganz toll und überraschend war. Aber es ist tatsächlich problematisch, weil damit Dinge, die schon immer existiert haben, für die eine Firma nichts kann, patentiert werden können und damit auch aus der Forschung herausgenommen werden. Das Problem ist, ich wollte ja auch die Pro-Seite ein bisschen vertreten, dass es zum Beispiel schwierig ist, da Rahmen zu ziehen. Wann ist es eine Entdeckung? Wann ist es ein neues Protein? Wo ziehe ich die Grenze, wenn ich zum Beispiel ein Protein, das ich in einer Pflanze gefunden habe, dann noch durch zwei Verarbeitungsschritte schicken muss? Ist das dann bereits ein neues Protein, ein neues Arzneimittel oder nicht? Aspirin beispielsweise wurde ursprünglich entdeckt, indem Salicylsäure, also eine Säure aus der Salicia, aus der Weide, leicht abgeändert wurde, um sie magenverträglicher zu machen, damit sie eben den Magen nicht übersäuert. Ist das dann bereits ein neuer Wirkstoff oder handelt es sich dabei um etwas Nicht-Schützbares? Da ist die Grenzziehung sehr schwierig. Und da ist die gleiche Argumentation, die allgemein für Patente auf Pharmazeutika gilt. Die Forschung ist da teilweise relativ teuer, das Screening ist teuer, die Zulassungsverfahren sind teuer, sodass es fraglich ist, wie viele Firmen tatsächlich noch daran forschen würden, wenn sie keine Schutzrechte auf die entdeckten Proteine hätte. Kann ich nicht gelten lassen, weil bekannt ist, dass gerade Firmen aus diesem Bereich enorme Etats dafür aufwenden, Werbung zu treiben. Dann sollen sie das eben lassen. Wenn irgendwas gut ist, dann wird sich das schon herumsprechen. Das ist allerdings ein relativ populistisches Gegenargument, weil wie die Firmen ihre Gelder verwenden oder nicht verwenden, ändert nichts daran, wie viel die Forschung kostet und ob Forschung stattfinden würde, wenn man keine exklusiven Vermarktungsrechte darauf hätte. Und schlussendlich ist ein Patent nichts anderes. Außerdem greift dieser Einwand ja nicht nur bei Biopatenten, sondern auch bei allgemeinen, eigentlich immer, sobald es um Pharmazeutika oder ähnliches geht. Aber wie gesagt, ich persönlich halte es für sehr fragwürdig, wenn man Patente auf Dinge erhebt, die man so entdeckt hat. Ich würde ganz allgemein auch Gensequenzen komplett von der Patentierbarkeit ausschließen. Ich weiß, dass es schwierig ist, weil man dann zum Beispiel bei insulinproduzierenden Bakterien die Frage stellt, wieso das jetzt nicht patentiert werden darf. Ich finde, da reicht das Patent auf das Verfahren. Ich brauche kein Patent auf die genetische Sequenz, die ich unter Umständen nur gefunden habe. Also ich mache das gar nicht so populistisch. Und zwar unter dem Hinblick darauf, dass jetzt vor allem im Pharmabereich nach diesem Geschäftsmodell sogenannte Orphan Diseases entstehen, beziehungsweise auf Deutsch verwaiste Krankheiten, für die sich keiner interessiert, die halt auch nur sehr wenige Leute betreffen und aufgrund dessen in unter diesen Rahmenbedingungen da einfach nicht geforscht werden kann. Und die Leute haben dann schlicht und einfach Pech gehabt. Und ist das gut so? Das ist nicht gut so. Das hat nur mit Patenten relativ wenig bis gar nichts zu tun. Da haben wir das allgemeine Problem, dass die pharmazeutische Forschung mittlerweile eine beinahe ausschließlich privatwirtschaftlich betriebene Forschung ist, dass staatliche Forschung in dem Bereich massiv zusammengestrichen wurde, auch Grundlagenforschung in dem Bereich sehr weit zurückgefahren wurde. In den 90er Jahren, in der ersten Dekade dieses Jahrtausends, wurde ja sehr viel Forschung an Universitäten zusammengestrichen, beziehungsweise auf Kooperationen mit der Industrie gesetzt. Und dass damit tatsächlich Krankheiten, oder Pharmazeutika, für die man keine Verwertbarkeit sieht, nicht mehr erforscht werden. Aber wie gesagt, das hat mit Patenten relativ wenig zu tun. Doch, weil Patente haben was mit Geld zu tun und definieren dann eben die Rahmenbedingungen dessen, unter denen es wirtschaftlich ist, bestimmte Dinge zu erforschen oder das eben bleiben zu lassen, weil kein Markt da ist. Genau. Der sogenannte Incentive. Wie gesagt, ob es für eine Firma interessant ist, eine Krankheit zu erforschen oder nicht. Wenn ich keine Biopatente hätte, würde es für die Firma nicht interessanter werden, eine seltene Krankheit zu erforschen. Also für alle, die jetzt später dazugekommen sind, ich habe Sebastian auch ausdrücklich gebeten, eine Position mitzubeziehen, was für Biopatente spricht, weil jetzt einfach nur auf den rumbashen und wir sind uns alle einig, ist relativ langweilig. Ich habe ganz wenig dafür gefunden im Internet, ich habe recherchiert und ich habe ein einziges Pro-Argument und die wollten dann eine Sicherheit für die Forschung, weil das mit den Patenten im Moment ja überall auch angeklagt wird, beziehungsweise es wird ja immer wieder angefochten und die fordern, dass was auch immer gemacht wird, dass eine Sicherheit für die Forschung bestehen sollte, das kann ich auch durchaus respektieren, oder? Ja, stellt sich nur die Frage der Verhältnismäßigkeit. Ja, also ich möchte jetzt nochmal Inni. Der möchte was zu Tieren sagen, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe. Inti eigentlich, aber es ist... Ach so, Entschuldigung. Nein. Okay. Und zwar hätte ich folgende Frage, gerade zum Thema Tierpatente. Es besteht ja nach wie vor der Umstand, dass Tiere nach wie vor als Sache geführt werden. Wenn sich das jetzt nicht meiner Wahrnehmung entzogen hat, dass sich das jetzt geändert hat, wäre das vielleicht ein Ansatz, eigentlich Tiere eigentlich aus dieser Sachverhältnisthematik rauszukommen? Also sprich, wenn ich ein Tier wehtue, betreibe ich in dem Falle Sachbeschädigung und nicht Tierquälerei im weitestgehenden Sinne. Wäre das vielleicht eine Möglichkeit, gerade an diese Bio-Tierpatente eigentlich dann ranzukommen, wenn man eben da den Vorstoß wagt und sagt, gut, okay, man geht an die Thematik, Tiere sind keine Sache mehr, definitiv ran? Nein. Das Problem ist, dass eine Tierrasse als solche, eine Tiersorte, ja nicht patentiert werden kann. Was patentiert wird, ist das Produkt eines Verfahrens. Nicht das Verfahren an sich, sondern das Produkt eines Verfahrens. Und da ist es völlig unerheblich, ob das jetzt eine Sache ist oder nicht. Gibt es andere Ansätze, um Patente auf Tiere zu verhindern. Es gibt zum Beispiel die Forderung, dass nicht mehr nur ein spezifischer Ausschnitt aus einem Verfahren beschrieben werden kann, sondern das Gesamtverfahren betrachtet werden muss. Beziehungsweise, dass nicht das Produkt des Verfahrens betrachtet wird, sondern auch, was damit weiter geschieht. Also, dass ich da tatsächlich ein Tier patentiere, eine Tiersorte patentiere, auch wenn ich nicht Tiersorte ins Patent reinschreibe. Das wäre meiner Ansicht nach der weiterreichende Ansatz, um Patente auf Tiersorten zu verhindern. Okay, danke. Danke, dann hat Marax noch eine Frage oder möchte was sagen. Jo, guten Abend erstmal. Und zwar geht es mir darum, dass Monsanto und alle anderen großen Gentech-Firmen Leute verklagen etc., die keine gentechnisch veränderten Nahrungsmittel anbauen, aber eben Teil von Feldern, das praktisch rübergeweht wird, wo immer gesagt wurde, das kann sich nicht fortpflanzen, das sind Hybride. Und ja, die praktisch ihre Monopolstellung ausnutzen, auch in dem Bezug auf Pflanzen, die es bisher schon gab. Da ist zum Beispiel Vandana Shiva eine große Vorreiterin oder eine große Aktivistin, die in Indien da Monsanto und den anderen Konzernen entgegentritt und sagt, so auf diese Pflanzen, die Jahrtausende altes Kulturgut sind und die Leute da ja gezüchtet haben, kann Monsanto keinen Anspruch erheben, dass das ihr Genpatent ist. Und ja, also diese Konzerne nutzen erstens ihre Stellung aus und zweitens vergiften sie mit ihrem Roundup Ready und was sie alles benutzen, um eben halt Schädlinge etc. zu unterdrücken, vergiften sie die Böden und zweitens, ja, wie soll ich sagen, die Natur ist ja auch nicht doof so, die Evolution geht voran, es werden dadurch neue resistente Unkräuter geschaffen und nicht mal die gentechnisch veränderte Nahrung ist das Problem, sondern die gentechnisch veränderte Nahrung mit Giften, die aufgebracht wurden auf den Feldern, schädigt den Menschen. So, das sieht man zum Beispiel in Argentinien sehr gut, da gibt es auch Studien drüber. Und ist das nicht eigentlich schon ein Argument zu sagen, so Gentechnik, so wie sie heutzutage praktiziert wird, ist einfach nicht menschenfreundlich, also sprich menschenverachtend? Das durchmischt jetzt ganz viele unterschiedliche Dinge. Gentechnik hat in der Art und Weise, wie sie angewendet wird, zum Teil massive Nebenwirkungen. Zum Teil ist sie die Anwendung von klassischen Züchtungsmethoden in einer etwas spezifischeren Art und Weise. Also man kann zum Beispiel darüber streiten, ob Mutationszüchtung jetzt noch konventionelle Züchtung ist oder ob das Gentechnik ist. Oder ob gerichtete Mutationszüchtung dann etwas ganz anderes ist oder nicht. Und man muss da sehr stark danach unterscheiden, was damit gemacht wird. Wir haben tatsächlich das Problem, dass viele GVOs, viele gentechnisch veränderten Organismen, ihrerseits patentiert sind. Ich glaube, etwas mehr als 90% oder 95% aller Patente auf solche GVOs gehören auch den drei großen Saatgutanbietern. Von daher ist die Kombination von Biopatenten und GVOs tatsächlich ein Problem, weil hier Patente genutzt werden, um dann eine Abhängigkeit zu schaffen. Also dass in den Nutzungsbedingungen, die durch die Patente ja vorgegeben werden dürfen, dann beispielsweise vorgegeben wird, dass eine Nachzüchtung nicht gestattet ist, dass der Ertrag nicht selbst ausgetragen werden darf, sondern dass neues Zuchtgetreide gekauft werden muss. Oder dass beispielsweise bestimmte Pestizide genutzt werden müssen. Es gibt auch Fälle, dass GVOs so verändert wurden, dass sie bestimmte Chemikalien benötigen, um deshalb überhaupt zu funktionieren. Auch das erhöht die Abhängigkeit von Landwirten, von Saatgutherstellern. Das ist aber kein gentechnik-immanentes Problem. Es ist durchaus so, dass sich Gentechnik auch ohne zum Beispiel Patente anwenden ließe oder auch erzeugen ließe, ohne beispielsweise gefährdende Organismen zu erzeugen oder Abhängigkeiten zu erzeugen. Also von daher bitte ich ganz nachdrücklich darum, die Problematik GVO, Gentechnik, ist nicht ganz einfach, lässt sich aber auch nicht zu 100% verteufeln. Und Biopatente, Patente auf Leben nicht kombiniert zu eruieren, sondern auch zu betrachten, wie positiv oder negativ Gentechnik dann eben ohne Biopatente beispielsweise wäre. Da hätte ich noch eine Frage. Also die großen Firmen wie Monsanto, die argumentieren ja immer, wer gegen ihre Biopatente wäre, der wäre eigentlich dafür, dass die Leute verhungern würden, weil egal, auch wenn sie darauf bestehen, dass man ihr Anti-Unkrautmittel nimmt oder Anti-Ungeziefermittel, völlig egal, der Ertrag wäre um so vieles besser, die Sachen hätten mehr Proteine und so weiter, dass es völlig verantwortungslos wäre, wenn man was dagegen hätte. Also auch wenn man jetzt für jeden neuen Sack, den man dann wieder benutzt, dann irgendwas zahlen muss, wäre es für diejenigen, für die Bauern auch in der dritten Welt immer noch wesentlich besser als ihr Saatgut derzeit. Kannst du dazu irgendwas sagen? Also ich glaube es ja nicht so ganz, aber vielleicht kannst du was dazu sagen. Das flasht gerade meine Trommelwelle weg. Bitte darauf achten. Mikro und Husten sind gleich böse. Sorry, ich bin versehentlich zu früh auf meine Push-to-Talk-Taste gekommen. Ich glaube, der Zynismus besteht, also ich würde einfach vermuten, im ersten Moment funktioniert es tatsächlich, weil du musst ja auch die Bauern dazu kriegen, dass sie es machen, sage ich jetzt erstmal, also vom Positivsten ausgehend. Und dann entsteht eine Abhängigkeit. Also darin sehe ich das große Problem. Was ich überhaupt nicht beurteilen kann, ist, wie weit die Patente wirklich funktionieren, weil wenn du dir die Werbung von Monsanto anguckst, dann stehen glückliche Bauern auf den Feldern und sagen, ha, we have no wheat, und du siehst unendlich riesige Felder und es ist ganz toller Mais oder es ist Sojabohne mit viel mehr Eiweiß und mehr Omega-3-Säuren und ich frage mich nicht was, und sie verkaufen das als ein Segen für die Menschheit. Und da würde mich dann irgendwie interessieren, wo da eigentlich der Gap zwischen der Werbung und der Realität, also wo du den siehst, wo der da eintritt, weil ich bin mir ganz sicher, dass er da ist, aber ich sehe einfach nicht genau, wo. Das ist ein ganz kompliziertes Problem. Es ist tatsächlich so, dass es GVO-Sorten gibt, ich mache mich jetzt gleich ganz unbeliebt, die unter Betrachtung der Effizienz, der Wirtschaftlichkeit, dem klassischen Pflanzen überlegen sind, die also gegenüber bestimmten Organismen resistenter sind, die unter bestimmten Umweltbedingungen besser wachsen können oder die ertragreicher sind. Auf der anderen Seite ist es so, dass häufig dann mit sehr großen Monokulturen gearbeitet wird, das wiederum ganz extreme Nachteile hat, was teilweise dazu führt, dass GVOs beispielsweise in den ersten Jahren des Anbaus super funktionieren. Nach 4 Jahren haben wir dann das Aufkommen von spezifischen Schädlingen, die dann wiederum zu einem Abflachen der Erträge geführt haben. Das ist ein Beispiel, sind die berühmt gewordenen BT-Baumwolle, die tatsächlich in den ersten Jahren massiv erhöhte Erträge hatte, und dann tatsächlich, es haben sich Resistenzen entwickelt oder es sind eben neue Schädlinge, die es früher nicht gab, weil sie von den vorher existierenden Schädlingen vertrieben wurden. Schädlinge halten sich auch gegenseitig fern, kommen dann eben wieder auf, was dann zu wieder einem Abflachen der Erträge geführt hat. Es ist zum Teil ein Problem, dass man auch unabhängig von GVOs bei modernen Züchtungen hat, dass die in den ersten Jahren super funktionieren und dann 2, 3, 4 Jahre später haben wir dann eben spezifische Schädlinge. Unter Umständen ist dann die ganze Ernte platt. Das lässt sich aber alles nicht verallgemeinern. Ich kann weder sagen, dass GVOs allgemein besser sind, noch dass sie allgemein schlechter sind. Unter bestimmten Umständen können sie tatsächlich sehr viel besser sein. Unter anderen Umständen können sie ganz, ganz schwierig werden. Und wenn sie tatsächlich genutzt werden, um Abhängigkeiten aufzubauen, um ganze Landstriche mit nur bestimmten Sorten anzupflanzen, also wie eben bei der BT-Baumwolle geschehen, fast ausschließlich eine Baumwollsorte anzupflanzen in ganzen indischen Provinzen, dann ist der Nachteil sehr viel größer. Ja, danke. Jetzt habe ich nochmal Marx, der möchte was sagen oder fragen. Also du hattest gerade recht, Sebastian, das war ein bisschen viel auf einmal. Ich würde mich jetzt ganz kurz nochmal auf diesen Aspekt berufen, so wir manipulieren unsere Umwelt, obwohl gesagt wurde, so die Hybride oder die Hybriden können sich nicht von alleine weiter vermehren. Man sieht aber, sie vermehren sich von alleine weiter. Monsanto verklagt Bauern, wo sie halt genveränderten Mais etc. feststellen. Und ich finde, das ist einer der größten Eingriffe in unser Ökosystem, seitdem wir Landwirtschaft betreiben, überhaupt passiert. Und so blauäugig und so mit Gewinnstreben da ranzugehen, das halte ich schon für ziemlich fatal. Also, das weiß nicht. Also ich glaube, mit Gewinnstreben sind doch auch vorher die Saatgutfirmen und auch die Züchter, also die Sorten gezüchtet haben, dran gegangen. Also das würde ich denen jetzt nicht vorwerfen, oder, Sebastian? Ja, Monsanto ist aus einer traditionellen Saatgutfirma entstanden. Die haben keineswegs angefangen mit GVOs. Doch, die haben mit ganz schrecklichen Sachen und mit anderen Dingen, also angefangen vielleicht nicht, aber schon in den 30er Jahren haben sie Ultragift hergestellt. Ja, sie haben Agent Orange zum Beispiel produziert, das war allerdings nicht in den 30er Jahren. Und davor haben sie irgendwas produziert, indem sie ganz viel Geld verdient haben, was ich aber nicht verstanden habe. Es ist BPB oder sonst irgendwas und da wussten sie, dass es giftig ist und haben es trotzdem gemacht. DDT. Nee, nicht DDT, sondern irgendwas, was man für irgendwas verwendet. PB oder so ähnlich heißt es. PCB. Also sie haben produziert Saccharin, später sind sie mit Koffein und Vanillin reich geworden, dann haben sie DDT produziert. DDT ist immer noch so ein ganz kleines Umweltproblem. Dann später war es PCB, dann haben sie, ich glaube, in den 60er Jahren haben sie dann, sind sie von Chemie eben auch zu Saatgut übergegangen und haben Agent Orange und sowas produziert. Also lass mich nochmal kurz, also es geht mir nicht jetzt nur ums Gewinnstreben. Also man sieht aber extrem, dass Monsanto alles versucht, irgendwie die Saatmittel, den Saatmittelvertrieb etc. unter ihre Fittiche zu kriegen und das weltweit. Also ein Monopolanbieter zu werden zwischen den anderen beiden. Aber diese Konsequenzen, diese weitreichenden Konsequenzen, wie gerade schon gesagt wird, es bauen sich Resistenzen auf, die einen Organismen können Resistenzen aufbauen, die anderen nicht. Damit wird dieses ökologische Gleichgewicht halt aus dem Gleichgewicht gebracht. So. Und da ist eben halt die Frage, ist es nicht gefährlich, einfach nur aufgrund des Profitstrebens und des immer mehr Anbauens, wo ja angeblich die dritte Weltländer am meisten von profitieren sollten, es aber nicht tun, so wenn man sich zum Beispiel Indien anguckt, wie viele Leute sich da in der mit Monsantos Baumwolle selber das Leben genommen haben. Das war ein großes Problem gewesen in den 90ern, auch jetzt in den letzten 10 Jahren. Wie man da guten Gewissen zustimmen kann, so dass ein großer Konzern oder zwei, drei große Konzerne sagen, so hier, das ist euer Saatgut, das benutzt mal und die Auswirkungen auf unser ökologisches System überhaupt nicht erforscht sind. So. Es wird gesagt, so das sind Hybride, die können sich nicht von alleine fortpflanzen. Sie tun's aber, sie pflanzen sich von alleine fort. So. Und das sollte doch schon ein großes Augenmerk darauf geben, dass wir unsere Umwelt verändern in einem Maße, wie wir es nicht mehr kontrollieren können. Stimme ich dir im Prinzip zu. Das Problem ist allerdings, dass das erst einmal mit zum Beispiel mit Gentechnik überhaupt nichts zu tun hat. Das Problem tritt auf, ob ich jetzt Hybridzüchtungen betrachte, die ja keine Gentechnik sind, nach dem klassischen Sinne, ob ich GVOs betrachte oder ob ich konventionelle Züchtungen betrachte. Wie gesagt, wenn ich ein Getreide mit Colchicin behandle, also mit Mutagen behandle oder bestrahle, ist das, was wieder rauskommt am Schluss, auch eine klassische Züchtung und nach europäischem Recht keine GVO. Und wenn ich Markerselektion betreibe, das heißt auch bestimmte erwünschte Gene, zum Beispiel screene, und irgendwann werde ich tatsächlich jedes gewünschte Gen drin finden. Und das nachzüchte, ist das auch kein GVO, sondern eine klassische Zucht. Und dann habe ich Probleme, dass mir zum Beispiel die Biodiversität runtergeht. Das ist aber, wie gesagt, das ist kein Problem von Gentechnik. Das ist ein Problem von Biopatenten. Das ist ein Problem der Monopolstellung oder der Oligopolstellung, die wir auf diesem Markt haben. Ich hatte es ja eingangs erwähnt, glaube ich, wie die Marktzahlen sind. Und das führt tatsächlich zu einem massiven Artensterben. Wir haben in den letzten Jahren einen Rückgang von etwa 75% der Arten im Bereich der Landwirtschaft. Ja, das ist wirklich dramatisch, glaube ich. Und jetzt möchte Pierre Plex noch mal was sagen. Ja, ich möchte da mal so ein bisschen in Maraks Kerbe schlagen. Und zwar mit diesem Link hier. Wenn ihr euch das durchlest. Fass es doch bitte kurz zusammen, weil wir haben ja einen Audiomitschnitt. Ja, also die wissen eigentlich, was sie tun, denn ansonsten hätten sie keinen Anlass dazu, sich maßgeblich daran zu beteiligen, eine Saatgutbank irgendwo weit ab von aller Zivilisation im höchsten Norden zu errichten. Und das ist nicht die einzige. Es gibt da mittlerweile auch noch so ein paar andere Saatgutbanken. Und das sagt mir doch einfach, also eine Firma macht nichts oder beteiligt sich an nichts, wenn sie es nicht für überflüssig erhält. Aus meiner Sicht wissen die ganz genau, was zumindest die potenziellen Risiken sind, die sie da mit diesem gigantischen Feldversuch betreiben. Und deshalb arbeiten sie halt daran oder treffen zumindest Vorsorge, dass ein paar Samen nach der eventuell eingetretenen Katastrophe dann doch wieder zur Verfügung stehen, und zwar unverfälscht. Anders kann ich mir das nicht erklären. Sebastian, ich weiß es nicht. Das ist sehr spekulativ. Es ist durchaus möglich. Aber ich weiß es nicht, wie weit es noch das Thema betrifft eigentlich. Das betrifft es insoweit, als dass Firmen wie Monsanto, BASF, Bayer, Syngenta, Biopatente nutzen, um ihre Marktstellung zu bewahren. Mit Saatschutz, mit den klassischen Saatschutzmechanismen wäre das zum Teil auch möglich. Sie haben ja schon solche Machtpositionen erreicht, bevor es Biopatente in dieser Form gab, aber nicht so exzessiv und nicht so bedrohlich. Das ist auch tatsächlich eines der ganz, ganz großen Probleme bei Biopatenten, dass sie zwangsweise zu Monopolisierungen führen, zu Oligopolisierungen führen, dass wir damit ganz exzessive Konsequenzen haben werden. Eben der erwähnte Rückgang von 75% bei Sorten, dass wir Einschränkungen der Forschung haben, dass Zukunftstechniken oder potenzielle Zukunftstechnologien geschützt werden. Es gibt beispielsweise Patente, in denen mehrere 10.000 Gene aufgeführt werden, rein spekulativ, unter der Annahme, dass sie irgendwann mal vielleicht sinnvoll genutzt werden könnten und dass man irgendwann mal rauskriegt, was sie machen, einfach nur, damit man sie schon mal geschützt hat. Weil gerade sehr viel im Bereich Stressforschung gemacht wird, also zum Beispiel in der Erforschung. Das ist aber eine echte Schweinerei, wenn du schon irgendwas schützen kannst, wobei du die Wirkung gar nicht kennst. Also das finde ich ja eine echte Sauerei. Ja, das ist aber sehr üblich. Es gibt da zum Beispiel ein Patent von Sony auf die Verbindung von Gehirnen und Computern. Obwohl sie keine Ahnung haben, wie sie es machen wollen, haben sie sich halt mal schützen lassen. Also Patentmechanismen sind da leider mittlerweile relativ schwachsinnig geworden. Es liegt vielleicht auch mit daran, dass es zwischen den Patentämtern und den großen Firmen zu einem sehr regen Austausch an Mitarbeitern kommt. Das ist noch ein bisschen häufiger als zwischen Politik und großen Firmen. Und das lässt, kann man dann die Frage stellen, inwieweit das dann unter Umständen die Neutralität der Patentämter beeinträchtigt. Danke. Marax nochmal. Da wäre ich bei dem anderen Thema von vorhin, und zwar, in Indien, dieser Subkontinent ist reich an unterschiedlichsten Klimazonen, und dementsprechend wurde der Reis auch dort, also ist ja zum Beispiel, unterschiedlich angebaut. Und im Laufe der Kultivierung, im Laufe der tausenden Jahren, haben sich unterschiedliche Reissorten herausgebildet. Die einen können in Hitze ab, die anderen mehr auf wässrigen Boden etc. Und Monsanto und die anderen großen Gentech-Firmen gehen jetzt daher und patentieren sich Stränge von dieser DNA und erlauben den Menschen dort, die diesen jahrtausende alten Kulturreis nicht mehr anzubauen, denn sie verletzen ja Genpatente von Monsanto etc. Und das kann es ja nicht sein, so dass man Gensequenzen patentiert, die die Natur von sich selber oder eben halt durch Züchtung schon hervorgebracht hat und eigentlich dem der Menschheit gehören sozusagen, die kommerziell zu verwerten. Ich werde dir da nicht widersprechen. Ja, ich dachte auch, da kann man jetzt eigentlich gar nichts zu sagen. Jetzt hätte ich noch eine Frage. Also wir sind jetzt eine Stunde dran. Ich versuche das ja immer auf eine Stunde runterzufahren, weil ich mir denke, das hört sich auch noch ein vernünftiger Mensch an. Bisher ist es mir kaum gelungen, weil alle irgendwie immer länger machen wollten. Vielleicht gelingt es mir heute. Etwas sind wir sowieso schon drüber. Aber ich hätte jetzt noch eine Frage. Und wenn ich immer sage, das wäre dann meine Abschlussfrage, es sei denn, dass ihr noch Fragen habt, dann kommen meistens 1000 Fragen. Das EU-Parlament hat, glaube ich, im April oder ich weiß nicht wann, beschlossen, dass die Patentierung von im Wesentlichen biologischen Verfahren nicht zustimmt. Und das bedeutet ja eigentlich, alles wird gut und wir können die Hände in den Schoß legen? Jein. Ob das EPA sich davon beeindrucken lässt oder nicht. Was ist EPA? Entschuldigung. Europäisches Patentamt. Wird sich zeigen. Und bislang hat das EPA an den Richtlinien vorbei argumentiert, sie ausgehöhlt, sie neu interpretiert. Und ich denke, dass solange es da nicht neue, ganz grundsätzlich neue Gesetze gibt, also solange es an neue neues Gesetz in Europa gibt über die Patentierbarkeit von Biopatenten. Solange wird sich nichts daran ändern. Völlig egal, wie oft das Europäische Parlament oder der Deutsche Bundestag sagen, böses EPA. Damit es tatsächlich einen Effekt hat, muss aber auch die Struktur des EPAs korrigiert werden. Muss man zum Beispiel aufpassen, dass solche Wechsel zwischen Patentamt und Firmen eingeschränkt werden, dass das EPA weniger Rechte erhält, sich selbst Regeln zu geben. Und das wird noch viel Arbeit. Dann hätte ich noch eine Frage auf die positiven Seiten, weil das wird immer wieder angesprochen, dass man ja auch durch die ganze Gentechnologie und durch Patente, die auch auf irgendwelche Pflanzen unter Umständen dann erworben werden, du warst da schon mit deinem Aspirin dran, Menschen geholfen werden kann bei irgendwelchen Krankheiten und dass da sehr viel Forschung in die Forschung gesteckt wird. Monsanto investiert auch 1 Milliarde in Forschung, also sie verdienen natürlich ungleich mehr, aber sie investieren tatsächlich in Forschung. Wo siehst du das Problem? Weil das hört sich natürlich erstmal gut an. Wir forschen da und gucken, was wir da verändern können und können damit Diabetikern, ich weiß nicht, vor allem chronisch Kranken helfen, weil das ist ja auch immer ein großer Markt. Das ist das allgemeine Problem von Patenten beziehungsweise von Patenten auf Pharmazeutika. Wie viel Forschung findet statt, wenn es keine Patente gibt? Das ist tatsächlich ein Problem. Ich denke, dass sich das nicht dadurch regeln lässt, dass man Biopatente ganz abschafft, das wird nicht möglich sein, sondern dass man sehr viel strenger reguliert, was patentiert werden kann. Dass eben nicht eine Entdeckung patentiert werden kann, sondern dann tatsächlich nur noch spezifische Verfahren, um beispielsweise aus einer Pflanze einen hochreinen Wirkstoff zu gewinnen und daraus ein Medikament zu machen, und eben nicht mehr der entdeckte Wirkstoff. Und dass man auch die staatliche Forschung sehr massiv intensiviert und teilweise von der Wirtschaft entkoppelt. Wir haben jetzt das Problem, dass zu viel Forschung teilweise staatlich, teilweise privat gefördert wird und dann rein privat genutzt wird. Das führt zu Problemen wie das ursprüngliche oder das hier schon in die Debatte gebrachte Versagen der Erforschung seltener Krankheiten, dem Mangel an Grundlagenforschung oder ähnlichem. Ja, seltene Krankheiten sind für Firmen auch selten interessant, eigentlich nie interessant. Das ist immer das Problem, weil seltene Krankheiten haben keinen großen Markt. Das ist natürlich ein großes Problem, was immer mit den Firmen auftritt. Ein Argument, das ich durchaus verstehen kann, was jemand gebracht hat heute, was ich gelesen habe, dass für die Biotech-Unternehmen gibt es derzeit keine wirkliche Sicherheit, wenn sie irgendwas entwickeln. Und wenn die jetzt auch, egal ob sie jetzt auch, wenn es kleine Unternehmen sind, wenn sie da Geld in die Forschung stecken und irgendwas dann entdeckt haben, wenn das so ist wie in der EU derzeit, dass da keine Sicherheit besteht, das ist immer das Argument. Moment, würden solche Firmen abwandern, weil sie hier eben ihr Geld unter Umständen in den Sand setzen? So wie jetzt. Ja, das vielleicht nicht unbedingt, aber das mit dem Abwandern ist ein Witz, weil wenn es in Europa nicht patentierbar ist, dann ist es relativ egal, ob das in Europa erforscht wurde, ob das in den USA erforscht wurde, ist es hier nicht patentierbar. Insofern ist das ein Scheinargument, beziehungsweise eine Firma, die in Europa forscht, kann auch ein US-Patent anmelden. Also Abwandern ist nicht das Problem. Es ist tatsächlich ein Problem, dass da eine ziemliche Unsicherheit herrscht. Das geht in beide Richtungen. Da muss halt mal eine Entscheidung her. Und diese Entscheidung muss dann eben parlamentarisch sein, sie muss gesetzlich sein. Und sie kann nicht durch das Patentamt, durch Patenttradition erfolgen. Aber deshalb braucht es eine tatsächliche gesetzliche Neuregelung und nicht nur Entschließungsanträge oder Grundsatzurteile des EPAs. Dieses berühmte Wort Patent auf Leben, da wehren sich eigentlich auch die Gegner dagegen, weil das so zwar ein ganz toller Begriff ist, aber so aus dem Populären und aus dem Journalismus kommt, aber nicht wirklich den Tatsachen entspricht. Kannst du das was zu sagen? Nein, es ist ja klassischerweise so, dass patentiert werden Eigenschaften, also ich patentiere nicht ein Lebewesen, ich patentiere nicht eine bestimmte Art, sondern ich patentiere Eigenschaften einer Art. Und wenn ich Patente auf Leben sage, dann lasse ich einen ganz großen Themenkomplex raus. Also zum Beispiel das Patentieren von Proteinen, die ich aus einem Organismus gewonnen habe. Das ist kein Patent auf Leben. Das Patent auf Relaxin, auf ein Hormon aus dem Uterus der Frau, das als Relaxanz genutzt werden kann, um Wehen zu verhindern bzw. zu verlangsamen, ist ein bekanntes Beispiel dafür. Auch das wäre mit Patent auf Leben nicht umschrieben. Der Begriff ist also sehr stark einengend. Und von daher finde ich Biopatente eigentlich den schöneren Begriff. Dann hätte ich noch eine Frage. Man spricht ja immer über die dritte Weltländer, die jetzt ausgebeutet werden. Und da gehen sie alle hin, nehmen die Pflanzen, die man noch nicht kennt, oder auch Tiere, melden Patente an und beuten die insofern aus. Wieso können die Länder nicht einfach sagen, was bei uns wächst oder rumläuft, das wird nicht patentiert, was da? Theoretisch können Länder relativ viel machen. Sie haben nur keinen absoluten Anspruch auf die Dinge, die bei ihnen wachsen. Dies wäre auch nicht vereinbar damit, dass man sagt, man lehnt Patente auf Lebewesen, Biopatente ab. Aber tatsächlich sind Länder nicht gezwungen, zum Beispiel internationalen Handelsabkommen beizutreten und somit auch beispielsweise Patente anzuerkennen. Es gab auch Fälle, wo sie es nicht getan haben und wo zum Beispiel Pharmafirmen dann eben zuschauen mussten, wie Pharmapatente nicht anerkannt wurden und das Pharmazeutikum dann eben produziert wurde. Es ist so beispielsweise bei HIV-Medikamenten in Afrika schon vorgekommen. Das Problem ist nur, dass da natürlich Druck von anderen Staaten ausgeübt. Vor allem die USA sind da sehr scharf dahinter, dass andere Staaten solche Patente anerkennen, durchsetzen. Mit WikiLeaks wurde zum Beispiel veröffentlicht, dass einige US-Diplomaten ganz direkt für die Firma Monsanto arbeiten. Also beispielsweise in Europa versuchen, diplomatischen Druck aufzubauen. Da wird zum Teil dann auch mit Handelsembargos oder Ähnlichem gearbeitet, um Druck aufzubauen, damit dann eben US-Firmen ihre Patente durchsetzen können. Insofern ist das eine sehr theoretische Möglichkeit, die meisten Staaten haben, weil die natürlich abhängig sind von zum Beispiel Zahlungen, von Unterstützung, von Handel oder Ähnlichem. Gibt es durch diese großen Firmen, nicht für kleine Firmen, einen großen Markt, dass die sagen, wir entwickeln jetzt lauter total schicke neue Sorten, wir züchten die ganz konventionell und dann kommt später Monsanto und kauft uns das alle ab, weil das irgendwie gegen den sonst wie Däumel geschützt ist oder gegen irgendwelche Parasiten oder ich weiß es nicht was. Und die leben davon, also würde dann nicht für die kleinen Firmen oder kleinere Unternehmen es attraktiv sein, auch zu züchten, um das an die Großen zu verkaufen? Und dann wieder eine Vielfalt entstehen? Würde mich wundern, wenn das funktionieren würde. Auch deshalb, weil Monsanto eher dazu neigt, Firmen aufzukaufen. Und wie Senfwagen richtig eingeworfen hat, Senfberg, Entschuldigung, habe ich überlesen, Monsanto müsste da ja auch relativ wenig abkaufen. Sie könnten zum Beispiel eine Nachzucht machen oder eine Folgezucht daraus machen, das dann patentieren lassen, eine Eigenschaft patentieren oder ganz schlicht verbieten. Sie haben kein allzu großes Interesse daran, eine Produktvielfalt anzubieten, solange sie ihre Produkte verkaufen. Aber ich wüsste auch nichts von dem entsprechenden Markt. Insofern würde es mich wundern, wenn es einer dann noch entstehen würde. Aber die haben ja auch Biologen und Zoologen und ich weiß es nicht was. Also sie haben ja auch Forscher, gehe ich mal von aus. Und nicht die schlechtesten, weil sie gut zahlen. Die müssen doch denen auch sagen, wenn ihr so auf Monokulturen baut, dann habt ihr gewisse Probleme. Sie können doch nicht so blauäugig sein und sagen, jetzt haben wir dann, das, wir mändeln das alles runter auf irgendwie 10 Sorten von Mais und 20 Sorten oder noch weniger von Mais und Reis und so weiter. Und es wird dann schon gut gehen. Ja, das ist ja spekulativ, weil ich habe mich bisher noch nicht mit den Chefs von Monsanto getroffen. Ich kenne den CEO nicht persönlich. Insofern möchte ich über seine Spekulationen, über seine Intentionen nicht spekulieren. Aber tatsächlich kann es durchaus im Interesse einer Firma sein, oder es ihr egal sein, wenn sich das so entwickelt, was sie damit Geld verdienen. Ob sie das blauäugig sehen oder ob sie tatsächlich der Ansicht sind, dass es kein allzu großes Problem darstellt, kann ich dir nicht sagen. Es ist auch umstritten, ob die Abkehr, der Verlust an Biodiversität tatsächlich an Firmen wie Monsanto liegt, oder ob das eine notwendige Folge Agrargesellschaft ist. Aber ja. Aber es war doch auch schon vorher so, ganz ohne irgendwelche großen Firmen, dass bei uns zum Beispiel Kartoffelsorten irgendwann reduziert wurden bis auf 4 oder 5 Sorten. Es gab ja früher 100 und mehr Kartoffelsorten, möchten wir jetzt gar nicht mehr glauben. Und jetzt gibt es ungefähr 5, die auf dem Markt sind, und dann ist Schluss. Und es gibt, glaube ich, auch nur eine Sorte Bananen oder 2 Sorten, die wir überhaupt einführen, weil sie, das haben sie auch platt gemacht. Und zwar nicht hier in Deutschland, sondern da. Also das hat jetzt erstmal gar nichts damit zu tun, dass da jetzt Biopatente, das hat gar nichts mit Biopatenten, sondern das lief schon vorher. Also wo ist da der Unterschied? Der Unterschied ist, welche Abhängigkeit ich erzeuge. Es ist tatsächlich eine Folge von... ja, des Handels, den wir haben, der Art der Landwirtschaft, die wir haben, dass wir eine Reduktion der Artenvielfalt haben, weil einzelne Sorten eben extrem ertragreich sind oder auf den ersten Blick als extrem ertragreich wirken und entsprechend massiv angebaut werden. Das hat mit Biopatenten erst einmal nichts zu tun. Mit Biopatenten hat es noch etwas zu tun, dass ich mich noch stärker abhängig mache vom Hersteller. Dass ich dann zum Beispiel, wenn ich schon diese reduzierte Biodiversität habe, dass ich nichts anderes in Zukunft anbauen kann, dass ich für eine bestimmte Zeit daran gebunden bin, dass ich genau Tiefkühlpommes als neue Kartoffelsorte. kann man die auch anpflanzen. Dass ich nicht selber nachzüchten darf, dass ich dann keine Folgezucht machen kann, was ich bei einem Sortenschutz im Gegensatz zu einem Biopatent ja machen kann oder ähnliches. Das heißt, mit dem Biopatent schreibe ich diesen Verlust an Biodiversität quasi fest oder ich treibe ihn eben noch weiter. Okay, Senfberg möchte jetzt auch was sagen. Also ist es durchaus sinnvoller, wenn ihr was sagt, weil man hat nichts. Es ist ein Voice-Chat, erkläre ich jedes Mal wieder. Man kann hier sprechen und es ist auch sinnvoll, wenn man hier spricht. Senfberg, bitte. Ja, um nochmal auf die Sorten zurückzukommen. Also der Unterschied ist ja der, dass im Prinzip alles, was in den Handel gerät, als Lebensmittel beim Bundesamt für Sorten zugelassen werden muss. Das ist ein aufwendiges Verfahren, dauert in der Regel 2 Jahre und man sagt irgendwie 1,5 bis 2 Millionen Euro kostet das. Das ist auch das, was bis vor kurzem noch Stevia, das kennt ihr vielleicht, diese alternative Süßmittelpflanze, die gerieben völlig kalorienlos und gesund ist, dass die unter irgendwelchen fadenscheinigen Vorwänden verkauft werden durfte, nur als Haushaltsmittel, Reiniger oder sonst was. Und eigentlich haben ja jetzt viele gedacht, dass im Rahmen dieses EU-Urteils Schluss ist mit dieser mit dem Verlust an Artenvielfalt durch wenige zugelassene Nutzpflanzen. Allerdings bei näherem Hinsehen hat sich dieses Urteil dann doch ein bisschen als Reinfall entpuppt, weil es unterm Strich dann doch sehr viele Einschränkungen gibt. Das Saatgut muss in mindestens einem EU-Land schon zugelassen sein. Es darf keine Ernteeinbußen geben und es gibt ganz viele Anforderungen an die Eigenschaften und so weiter. Das nur noch zur Zulassung von Sorten. Ich habe jetzt nicht zugehört, aber Sebastian sagt nichts. Das bedeutet, du hast nur irgendwas gesagt, dem man zustimmen kann. Ist es so? Er hat hier ein paar ergänzende Infos, zum Beispiel zu dem Saatguturteil gebracht. Den kann ich nicht widersprechen, von daher. Okay, Marx möchte was sagen, bitte. Ich wollte noch mal was zu den Kartoffelsorten sagen. Also erinnern wir uns an die Kartoffel Linda. So, da ist der Patentschutz ausgelaufen und deswegen wollte der Hersteller diese Kartoffel nicht mehr vertreiben lassen. Und ich finde schon, dass normale gezüchtete Sachen auch Biopatente sind. Also das sieht man ja an den Kartoffeln. Und sobald da kein Patentschutz mehr ist, wird diese Kartoffel nicht mehr auf den Markt gebracht und es werden neue Sorten entwickelt. Aber in dem Fall schon bei Linda. Ja, 2010 oder so, wie ich gerade lese, hat die EU das wieder zugelassen, dass diese Kartoffeln... Die Bauern haben protestiert und die Verbraucher auch. Aber es sollte jetzt nur mal als Beispiel dienen, so dass solange man daran kapitalisieren kann, also sprich Geld verdienen kann, wird es aufrechterhalten, dieses Patent. Aber sobald man kein Geld mehr daran verdienen kann, so dann wird diese Sorte reingelassen. Also das zeigt doch schon, dass das alles nur dem Gewinnstreben entgegengeht und nicht irgendwie die Menschheit mit Nahrung zu versorgen. Ja, aber das tun, glaube ich, Saatgutfirmen oder andere Firmen auch nicht. Also die sind jetzt auch nicht die großen Menschenfreunde. Das kann man sich, glaube ich, eher abschminken, oder? Naja, aber die Nahrung ist das Menschen wichtigster, ja, also das ist am wichtigsten für den Menschen. Und damit Kapital zu schlagen, damit diese Leute immer reicher werden und irgendwie sagen können, so hier, das läuft und das läuft nicht, das kann ja nicht Sinn und Zweck der Forschung sein. Ich habe den Forschungsdrang der Menschheit immer so verstanden, dass Forschung und das eben halt immer zu was Besserem führt und nicht zur Knebelung der Mehrheit. Und so sieht es im Moment für mich aus. Ich würde sagen, das ist ein sehr positives Menschenbild. Weil bisher wurde das ja auch schon so gemacht. Also wenn Menschen irgendwas schützen können und daran Geld verdienen, dann tun sie das. Kann auch die, also das jetzt irgendwie sich verschiebt, der Markt. Und da, also das finde ich eigentlich ganz schön, dass wir zumindest ein bisschen herausgearbeitet haben, was der Unterschied ist zwischen dem Saatgutschutz und jetzt dem Biopatenten. Und dafür möchte ich auch dem Sebastian sehr danken, dass er hier war. Er soll jetzt bitte nicht gleich gehen, weil wir hören jetzt mit der Aufnahme auf. Und manche melden sich erst dann zu Wort, wenn nicht mehr aufgenommen wird. Erfahrungsgemäß, die möchten ihre Stimme nicht in der Welt hören oder so. Ich danke dir sehr, dass du da warst. Und ich finde es ein sehr interessantes Thema. Ich habe mich davor auch nicht so damit beschäftigt. Und es ist ein riesiger Markt und wir müssen tatsächlich auf ihn aufpassen. Und es ist völlig zu Recht, dass es ein Kernthema der Piraten ist. Und ich würde mir sehr wünschen, dass sich da auch mehr drum kümmern würden. Ja, sehr gerne. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.